Leute, wehrt euch, raus bei Jude! Kauft keine Cent von M&M oder Rum, denn daran verdienen sich die Gänse und Lund. Kauft keine Jaffa und Apfelsinen, weil sie sich auf Waren nur die Nase verdienen. Sie leben davon, dass sie Köpfe verbluten. Leute, wehrt euch!